Einmal mehr guten Abend bei Sachzwang FM. Im Laufe der Zeit sind ja Beiträge der Psychoanalyse zur Gesellschaftskritik zu dem Renner bei Sachzwang FM avanciert. Daher haben wir auch heute einen Aufsatz von 1999 zu dem Thema von Robert Bösch im Programm. Der Aufsatz ist betitelt Zwischen Allmacht und Ohnmacht zur Psychopathologie des bürgerlichen, das heißt männlichen Subjekts. Dies ist eine weitere kritische Dechiffrierung der Freud'schen Lehre, die ja von Islamisten, Nazis und anderen Faschisten als jüdische Wissenschaft verfemt wird und verfemt werden muss, leistet sie doch unhintergehbare Einsichten in die Wirkungsweise von Verdrängung, Projektion und Ideologie. Für die nächsten zwei Stunden wünscht Dr. Indoktrinator am Mikrofon also beste Unterhaltung und eine erbauliche Zeit. Psychoanalyse zentrale Idee einer ahistorischen Triebnatur ist als Ausdruck bürgerlicher Ideologie zu begreifen, das heißt als historische Reflexionskategorie, die aber nur als eine zur Pseudonatur geronnene erscheinen kann. Ähnlich so wie der Wert als Ausdruck von Arbeit der klassischen politischen Ökonomie als ewige Naturform gesellschaftlicher Produktion erscheint. Nicht länger stellt sich daher die Frage, welches historische Schicksal der naturale Trieb erleidet, wenn er in die Sphäre des Gesellschaftlichen eintritt, sondern vielmehr, wie es dazu kommen kann, dass das bürgerliche Individuum in zwei scheinbar unvereinbare Welten, hier triebhafte Natur, dort repressive Gesellschaft, wie es also in diese zwei scheinbar unvereinbaren Welten zerfällt, die nun irgendwie miteinander vermittelt werden müssen. Es geht darum, dieses Vermittlungsproblem selbst als Problem zu begreifen, getreu der marxischen Maxime, dass die wahre Kritik nicht die Antworten, sondern die Fragen kritisiert. Als Versuch einer Lösung wird eine Kritik der Ontologie der Sexualität vorgeschlagen. Die Ontologie der Sexualität als das Moment der Abspaltung in der Logik der Ontologie der Arbeit bezeichnet die Ambivalenz des bürgerlichen Individuums zu seiner Subjektivität als objektives Verhältnis, das ihm zugleich Bedürfnis und Zwang ist. Diese Logik der Wertvergesellschaftung, die Individuen zugleich über sich hinaustreibt und an sich selbst kettet, reflektiert sich in der psychoanalytischen Figur des Konfliktes einer luxurierenden, dynamischen Triebnatur, die zurückgebunden bleibt an eine statische Wunschschablone. Es geht also darum, die negative Identität der konträren Standpunkte, beispielsweise von Wilhelm Reich und Michel Foucault, den von gesellschaftlicher Repression versus Produktivität der Macht, in die dynamische Logik des bürgerlichen Subjekts als einem prozessierenden Widerspruch aufzuheben. Diese Logik ist bei Freud bereits implizit formuliert. Um diese Logik freizulegen, müssen aber die Widersprüche der Freudschen Theorie und der an sie anknüpfenden psychoanalytischen Konzepte, die diese Widersprüche zumeist einseitig aufzulösen versuchen, als ideologischer Ausdruck der Widersprüche der Wertvergesellschaftung verstanden werden. Das heißt, als theoretisches Bewusstsein dieser Widersprüche, das deren Logik zugleich enthüllt und verhüllt, indem sie die historische Wahrheit dieser Logik notwendig falsch begreift, worin der ödipale Familialismus der Psychoanalyse besteht, von dem Deleuze und Guattari sprechen. Ohne diese kritische Aufhebung droht ein Rückfall in jene Problematik, die sich in Theorien ausdrückt, die von einer zunehmenden und letztlich totalen Vergesellschaftung des Individuums ausgehen. Das heißt, die bürgerliche Dichotomie von Individuum und Gesellschaft, Subjekt und Objekt nur reproduzieren, weshalb ihnen nun die menschliche Triebnatur als letzter, unverdinglichter Rest davon zu schwimmen droht. In dieser Hinsicht ist die kritische Theorie ein besonders lehrreiches Beispiel, weil sie als eine der reflektiertesten Varianten der Vermittlung von Freud und Marx auch eindrücklich die Sackgasse bezeichnet, in der man landen kann. Als Horkheimer die Psychoanalyse als Hilfswissenschaft der Geschichte in die kritische Theorie einführte, geschah dies bereits als Reaktion auf die theoretische Krise des arbeitsontologischen Marxismus nach der Oktoberrevolution. Das Festhalten der westlichen Gesellschaften am scheinbar objektiv überfälligen Kapitalismus musste nun nach Horkheimer subjekttheoretisch erklärt werden, aus der psychischen Struktur der Individuen. Dies führte in der Zwischenkriegszeit zur Theorie des autoritären Charakters, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch den konsumgesteuerten narzisstischen Sozialisationstypus abgelöst erschien, was mit der Entwicklung der sogenannten vaterlosen Gesellschaft in Verbindung gebracht wurde. Es schien nun so, dass das Es selbst auf die wahren Form anspricht, wie Gerhard Scheidt es ausgedrückt hat, womit die organische Zusammensetzung des Individuums, um mit Adorno zu sprechen, sich endgültig zugunsten des Tauschwerts verschoben hätte. Der resignative Gestus der kritischen Theorie ist einer spezifischen Form von Historisierung der psychoanalytischen Begriffe geschuldet, die diese nur für eine bestimmte Phase des Kapitalismus, nämlich den des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, gelten lassen will. Dies entspricht einer analogen Historisierung des Wertbegriffs, wie sie sich im Konzept des autoritären Staates als Staatskapitalismus ausdrückt. Wie bei Wolfgang Port, der in seiner Theorie des Gebrauchswerts an dieser Sichtweise anknüpft, mit der reellen Subsumption der Arbeit und das Kapital die Revolution im Grunde schon erledigt ist, ist bei Horkheimer und Adorno mit dem Verfall der Vater Imago das Ich als vermittelnde und das heißt potenziell widerständige Kategorie schon ruiniert. Und so wie mit der Ablösung des individuellen Kapitalisten durchs Aktienkapital der Konkurrenzkapitalismus angeblich zum Monopolkapitalismus wird, der das Wertgesetz aufhebt, verfällt die väterliche Autorität in der Familie zugunsten von öffentlichen Sozialisationsagenturen, wodurch die Bildung kritischen Bewusstseins unmöglich wird. Durchsetzung der Wertvergesellschaftung als ihr Zu-sich-Kommen ist von diesem Standpunkt immer schon eine Verfallsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft und der mit ihr verbundenen emanzipativen Möglichkeiten. Im Rahmen der Ontologie von Arbeit und Sexualität ist dies auch konsequent. Worum es mir geht, ist die Logik der Wertvergesellschaftung als Logik des Verhältnisses von Subjekt und Objekt zu denken. Dabei erscheint Subjektivität als männlich und Objektivität als weiblich bestimmt. Momente haben aber als negative Identität keine Wahrheit an sich, sondern existieren nur in und durch eine Dynamik, die als vermittelnde Bewegung dem unmittelbaren Bewusstsein diese Momente, aber als zugleich unvereinbare Gegensätze, wie unabdingbare Ergänzungen erscheinen lassen müssen, was die für das bürgerliche Individuum zentrale Gespaltenheit seiner selbst beschreibt. Diese Gespaltenheit muss durch das Individuum integriert werden und diese Integration kann nur über die produktive bzw. destruktive Verarbeitung dieser Widersprüche gelingen. Als selbstzweckhafte Logik bezeichnet dies aber keine inhaltlose Form, sondern die beständige Verbindung von Form und Inhalt als beständige Reproduktion ihrer Trennung. Dialektik von Subjekt und Objekt ist die Dichotomie von Subjektivität versus Objektivität bzw. Subjektivismus versus Objektivismus also nur insofern aufgehoben, als die Bewegung nicht sistiert ist. Schon in den Durchsetzungskrisen der Wertvergesellschaftung lauert daher in der Bemächtigung der Objektivität immer schon die Ohnmacht des Subjekts. Erhält die Krise des Subjekts einen zugleich befreienden wie bedrohlichen Charakter. Resultiert aus der Krise des Subjekts die Tendenz zur gewaltsamen Resubjektivierung. Und in diesem Sinne ist die Postmoderne so alt wie die Moderne selbst, ist sie doch nur ihr illegitimer Zwilling. Die Krise der Wertvergesellschaftung wäre dementsprechend als Krise dieser zwanghaften Dynamik zu begreifen. Die Geschichte ist eine Geschichte von Fetischverhältnissen. Der Fetisch ist Folge der Dialektik materiellen Mangels und geistiger Hilflosigkeit, wie Franz Schandl formuliert. Das heißt, er ist aber auch Ausdruck des Versuches, diesen Mangel und diese Hilflosigkeit zu bewältigen. Der Fetisch ist also eine Kompromisslösung. Dieser Begriff ist nicht zufällig gewählt, sondern deshalb, weil er eine Brücke zur Psychoanalyse schlägt. Die Psychoanalyse ist aus der Absicht entstanden, die Genese pathologischer Zustände zu erforschen. Dabei hat sie nach Freud allerdings Verhältnisse von so grundlegender Bedeutung aufgedeckt, dass es ihr unmöglich gewesen sei, deren Gültigkeit auf das Gebiet der Pathologie einzuschränken. Der Traum ist dabei das Paradigma der Freudschen Psychologie, denn beim Traum handelt es sich um ein pathologisches Phänomen, dessen Existenz mit psychischer Gesundheit nicht nur einhergeht, sondern ihre Bedingung darstellt. Der Traum repräsentiert die Bewegung des Seelischen in sich. Das Wesen des Traumes, der latente Traumgedanke, ist kein ursprüngliches Substrat, welches durch die Traumarbeit bloß ausgedrückt wird, sondern der Trauminhalt existiert nur in und durch die vermittelnde Bewegung der Traumarbeit. Wird diese Bestimmung der vermittelten Unmittelbarkeit aufgegeben, so landet man bei der Vorstellung vom Traum als Ausdruck eines Ursprünglichen, beim Mystizismus der Jungschen Archetypen und der Esoterik. Als halluzinatorische Wunscherfüllung ist der Traum für Freud Ausdruck des Konstanzprinzips, das heißt der Tendenz des Organismus, Spannungszustände sofort auszugleichen. Der Traum ist daher für Freud nicht nur der Königsweg zu den unbewussten Konflikten des Individuums, sondern zugleich Ausdruck eines allgemeinen Prinzips, welches in den Ursprung des psychischen Lebens zurückführt. Mit der Traumdeutung wird also bereits jene Logik begründet, die Freud in seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips mit dem sogenannten Todestrieb begrifflich zu fassen versucht. Weil der Traum der Hüter des Schlafes ist, wird eine aufkommende Triebregung nicht in Handlung übersetzt, sondern in einer halluzinatorischen Szene objektiviert und in dieser erlebt, woraus die unmittelbare Präsenz des Traumes resultiert. Der Traum ist eine besondere Form des Denkens, in der das Individuum nicht zu denken, sondern zu erleben vermeint, wie Freud beobachtet. Diese Unmittelbarkeit des Traumes ist aber nur die Wiederkehr des Verdrängten. Das Auseinandertreten von Traumerleben und Traumarbeit ist zu begreifen als das Verschwinden der vermittelnden Bewegung in der Unmittelbarkeit ihres Resultates. Dieses Verschwinden führt dazu, dass die vermittelnde Bewegung nun objektiviert werden muss, wozu Freud den als bloße Hilfsvorstellung bezeichneten Begriff des psychischen Apparates einführt. Der psychische Apparat ist nach dem Muster eines Reflexapparates konzipiert. Dadurch wird es möglich, den vermittelnden Prozess als Wechselwirkung lokalisierbarer, differenzierter Systeme zu beschreiben und zugleich in einen chronologischen Ablauf zu bringen. Diese Konstruktion des psychischen Apparates impliziert aber bereits das Zurückkippen der Reflexionslogik in ein Ursprungsverhältnis. Denn durch diese begriffliche Fixierung gerät das Unbewusste und Triebhafte zum Ausgangsprodukt des psychischen Prozesses. Das Unbewusste erscheint nun als das eigentlich Psychische, während Bewusstsein einen symptomalen Charakter annimmt. Diese Substantialisierung des Unbewussten zu einem Vorgängigen gerät nun aber in Konflikt mit dem Konzept der Verdrängung. Die Verdrängung ist für Freud einer der Grundpfeiler der Psychoanalyse. Über die dynamische Logik von Verdrängung und Widerstand war das Unbewusste, das an sich nicht zu haben ist, als praktisch Erfahrbares überhaupt erst theoretisch erfassbar geworden. Als Therapeut muss Freud also am möglichen Primat des Bewusstseins und an der Vorstellung von Unbewussten als Konstituiertem festhalten. Denn nur als potenziell Bewusstseinsfähiger ist der unbewusste Konflikt beeinflussbar. Aber als Metapsychologe definiert Freud, dass eine Vorstellung nur verdrängt werden kann, wenn sie von bereits unbewussten Inhalten angezogen wird. Dadurch ist ein Unbewusstes vorausgesetzt, das als Anziehendes nicht bereits selbst angezogen worden sein kann. Das Unbewusste erscheint also zugleich als Produkt individueller Verdrängung und als Voraussetzung des Verdrängungsprozesses selbst. Diesen Widerspruch versucht Freud durch die Einführung des Begriffs der Urverdrängung zu lösen. Die Urverdrängung ist das Resultat einer primären Gegenbesetzung, die den psychischen Apparat als strukturierten erst konstituiert. Dies äußert sich in der Fixierung des Triebes an eine Vorstellung und die Niederschrift dieser Vorstellung im Unbewussten. Die betreffende Repräsentanz bleibt von da an unveränderlich bestehen und der Trieb an sie gebunden. Das Unbewusste als Urverdrängtes erscheint als bewusstseinsunfähig, als unbewegter Beweger des Seelenlebens, wofür auch die ihm zugeschriebene Zeitlosigkeit spricht. Freud spricht davon, dass dieser Kern des Unbewussten dem Instinkt der Tiere analog sei. Trotzdem handelt es sich hier nicht um simplen Biologismus. Das Urverdrängte ist zwar Ausdruck phylogenetischer Schemata, die das individuelle Erleben präformieren, es ist aber selbst ein historisches Produkt. Das Produkt einer Geschichte allerdings, die zur Prähistorie versteinert ist, zu einem Als-Ob-Ursprung. Diese widersprüchliche Ursprungslogik reflektiert die Widersprüche, die sich Freud durch die Ontologisierung qua Substantialisierung des Unbewussten eingehandelt hat. Der Versuch, diese Widersprüche zu integrieren, führt zum Konzept der Nachträglichkeit. Nachträglichkeit bedeutet nicht einfach, dass das Bewusstsein den Ereignissen hinterherhinkt, in dem Sinne, dass ein Ereignis, das die individuelle Geschichte determiniert, erst später und über Umwegen in seinen Konsequenzen begriffen werden kann. Die Freudsche Nachträglichkeit ist eine weitaus komplexere Konstruktion. Denn einerseits ist in ihr die Vorstellung eines historischen Ereignisses, das als Gewesenes im Sinne einer linearen Kausalität determinierend wirkt, aufgehoben. Zugleich ist die Nachträglichkeit aber in einem hermeneutischen Sinne als subjektive Aneignung der Vergangenheit im Prozess des Erinnerns zu begreifen. Das heißt, dass die Vergangenheit ihren Sinn erst aus der Perspektive der Gegenwart gewinnt, wodurch aber auch die Gegenwart erst als sinnhafte begreifbar wird. Dieses Moment der Freiheit, das Freud dem Subjekt gegenüber seiner individuellen Biografie einräumt, konstituiert den Begriff der psychischen Realität. Aber der springende Punkt der Nachträglichkeit besteht gerade darin, dass dieses Moment der Freiheit zurückgebunden bleibt an ein irreversibles Ereignis traumatischen Charakters, das als solches determinierend wirkt. Entscheidend ist nun aber, dass dieses Ereignis keines der individuellen Biografie ist, wie dies der Freud der Verführungstheorie noch glaubte, sondern eines der Menschheitsgeschichte, das als solches aber von jedem Individuum reproduziert werden muss. Aller innere Zwang, der sich in der Entwicklung der Menschen geltend macht, war ursprünglich, das heißt in der Menschheitsgeschichte, nur äußerer Zwang, sagt Freud. Aber, und hier bleibt Freud ein klassisch bürgerlicher Theoretiker, die Genese dieses Zwanges verschwindet in der Geschichtslosigkeit des Unbewussten. Somit hat es eine Geschichte gegeben, aber es gibt keine mehr. Wie ja Marx ironisch sagt. Im realen Schein des a posteriori verkehrt sich das Wesen des a priori zu einem Jenseits der Geschichte, und mit der Fixierung ihres Verhältnisses verschwindet der prozessierende Widerspruch als das ausgeschlossene Dritte, um im neurotischen Symptom als stillgelegte Spannung verdrängt wiederzukehren. Die objektive Logik, die Freud in der Analyse des individuellen Neurotikers entdeckt, kann nicht mehr länger im Sinne der kausalen Verursachung begriffen werden, sondern stellt diese Form des Begreifens selbst in Frage. An diesem Punkt, wo die Psychoanalyse über die Logik des Subjekt-Objekt-Verhältnisses hinaustreibt, retardiert sie zugleich zu seiner Ontologisierung. Freuds Idee der Reproduktion der Phylogenese durch die Ontogenese, eines Nacherlebens der kollektiven Geschichte durch die individuelle Biografie, bezeichnet daher zugleich das antizipatorische wie das regressive Moment seiner Theorie. Regressiv darin, dass sie dazu einen obskuren Mord an einem obskuren Urvater in einer obskuren menschlichen Frühgeschichte konstruiert. Logisch Vorausgesetztes wird dadurch zu historisch Ursprünglichem. Durch diesen wissenschaftlichen Mythos vom Mord am Urvater fallen nicht nur erste und zweite Natur ununterscheidbar zusammen, sondern auch individuelle Geschichte und Menschheitsgeschichte wieder unvermittelt auseinander. Dies zeigt sich daran, dass die individuelle Geschichte und die Menschheitsgeschichte über die Konstruktion einer phylogenetischen Vererbung von Erinnerungsspuren notdürftig zusammengekittet werden müssen. Der Grund, warum Freud diese lamarckistische Idee niemals aufgegeben hat, liegt darin, dass sie überhaupt erst seine zentralen Gedankenfiguren ermöglicht. Diese Konstruktion erlaubt es Freud, eine Theorie des bürgerlichen Subjektes zu formulieren, die dieses nicht nur als in seinem Kern Konflikthaftes beschreibt, sondern die Unversöhnbarkeit dieses Konfliktes auch konsequent entwickelt. Was Sigmund Freud vor der linken Psychoanalyse eines Wilhelm Reich auszeichnet, ist gerade sein Versuch, diesen Konflikt nicht im Problem der Anpassung der Gesellschaft an eine Triebnatur des Menschen aufgehen zu lassen, sondern ihn als Todestrieb in das Subjekt selbst zu verlegen. Freuds Theorie beschreibt den zentralen Konflikt der bürgerlichen Gesellschaft als das Paradox eines lebendigen Todes, als eines Lebens, dessen Selbsterhaltung nur die Produktion seines Todes ist. Der Tod erscheint als die Bewegungsstruktur des Lebens selbst, der Todestrieb als die Herrschaft toter über lebendige Zeit, die Herrschaft einer erstarrten Vergangenheit als die Wiederkehr des Immergleichen. Es handelt sich nicht darum, dass immer wieder dasselbe geschieht. Es handelt sich vielmehr darum, dass das Gesicht der Welt gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie verändert. Dass dies Neueste in allen Stücken immer das Nämliche bleibt, schreibt Walter Benjamin. Dabei ist, wie jede bürgerliche Theorie, auch die Freudsche eine Kompromissbildung. Das heißt, sie ist symptomhafter Bewältigungsversuch des zentralen Konfliktes der bürgerlichen Vergesellschaftung, der dabei als Abgewehrter reproduziert wird. Der progressive Charakter einer Theorie liegt darin, inwieweit sie die aus diesem Konflikt resultierenden Widersprüche nicht verleugnet. Es kann also nicht darum gehen, den Kliniker Freud gegen den Kulturtheoretiker Freud auszuspielen. Die Freudsche Theorie gibt es nur als Einheit von klinischen und kulturtheoretischen Überlegungen, wobei die Hexe Metapsychologie ihre Klammer darstellt. Die Psychoanalyse ist dadurch zugleich eine kritische Theorie des Subjekts und eine Anpassungslehre. Die in dieser Ambivalenz enthaltene historische Wahrheit kann nicht einfach theoretisch falsifiziert werden, sondern nur mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammen aufgehoben werden. Worin besteht nun dieser Grundkonflikt der bürgerlichen Gesellschaft? Das Wesen der bürgerlichen Gesellschaft ist eine Vergesellschaftung, die als Negative die Individuen nur als Abstrakte aufeinander bezieht. Durch diese Abstraktheit des gesellschaftlichen Zusammenhanges erscheint die Gesellschaft als eine Abstraktion jenseits der Individuen. Das bürgerliche Individuum trägt, wie Marx sagt, seine Gesellschaftlichkeit mit sich in der Tasche herum. Es kann sich auf seine eigene Gesellschaftlichkeit also nur als auf ein äußerliches Objekt beziehen, das ihm zugleich zum Lebensbedürfnis wird. Die Tatsache, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die gesellschaftliche Vermittlung im Geld objektiviert ist, bedeutet für das Individuum, dass es seinen Zusammenhang mit der Gesellschaft über dieses Objekt herstellen muss. Aus dieser äußerlichen Form der Vergesellschaftung resultiert die beständige Drohung des Auseinanderfallens von Individuum und Gesellschaft. Diese Bedrohung ist die zentrale Erfahrung des bürgerlichen Individuums. Dadurch erscheint die Gesellschaft als ein immer schon äußerlicher Zwang für ein primär agesellschaftliches Individuum. Gleichzeitig kann dieses agesellschaftliche Individuum aber nur in dieser Gesellschaft und durch diese existieren. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft durchs Kapitalverhältnis ist zugleich die Voraussetzung der Herausbildung differenzierter Individualität, wie auch der Entdifferenzierung des Individuums, seiner Subsumption unter die gesellschaftliche Reproduktion. Durch die Unbewusstheit seiner Vergesellschaftung wird dem bürgerlichen Individuum seine Gesellschaftlichkeit zugleich ein ebenso unmittelbar äußerlicher Zwang wie ein unmittelbar inneres Bedürfnis, und dieser Dualismus erscheint als die Ambivalenz zwanghafter Bedürftigkeit. Bei Freud ist dies unbewusst reflektiert in der Beschreibung eines a priori gegebenen konflikthaften Verhältnisses zweier sich ausschließender Größen, das heißt zwischen menschlicher Triebnatur und immer schon versagender Gesellschaft. Aus diesem Konflikt resultiert für Freud die Neurotisierung der Individuen und das allgemeine Unbehagen in der Kultur. Thank you. wie alle bürgerliche Theorie, die vom Individuum als Vorausgesetztem ausgeht, ohne einen anderen Begriff von Gesellschaft zu haben als einen schlecht abstrakten und das heißt falsch konkreten, muss auch die Freudsche Theorie das Auseinanderfallen von Individuum und Gesellschaft reproduzieren. Aber in der Art und Weise, wie sie das tut, enthüllt sie zugleich die Unhaltbarkeit dieser Form der Vergesellschaftung der Individuen. Diese Unhaltbarkeit ist ausgedrückt im Begriff des Todestriebes, wie er von Freud 1920 in seiner Schrift »Jenseits des Lustprinzips« eingeführt wird. Wie meistens, wenn bürgerliche Theoretiker dem Rätsel des Lebens auf der Spur zu sein glauben, geht es auch hier um das Rätsel ihrer eigenen Vergesellschaftung. Dementsprechend erscheint der unbewusste Zwang der zweiten Natur als bewusstloser Prozess der ersten. Am Anfang allen Lebens existiert bei Freud eine vorausgesetzte Einheit, ein Zellorganismus als undifferenzierte, reizbare Substanz, die, um sich zu erhalten, der Abgrenzung von einer energiegeladenen Umwelt bedarf. Dieser Organismus muss die einströmende, undifferenzierte Energie in gebundene überführen. Diesem Spannungsausgleich als Selbsterhaltung entspricht das Konstanzprinzip. Die ursprüngliche Einheit des Organismus ist nichts anderes als der fortlaufende Prozess von Einbindung und Differenzierung der Erregung als Abgleichung der Spannung. Diese Form des Reizschutzes ist aber gegen innen, gegen die Triebe als Repräsentanzen von somatischen Erregungsgrößen unmöglich. Um diese abwehren zu können, greift der Organismus zu dem Mittel, sie so zu behandeln, als kämen sie von außen. Das zunächst äußerlich erscheinende Moment der störenden Erregung erscheint nun unmittelbar als ein inneres Moment. Die Auflösung dieses Zirkels von Innerem und Äußerem besteht in seiner Objektivierung als Trieb, der sich auf sich selbst als auf anderes bezieht. Dadurch wird ein zunächst scheinbar in monadischer Selbstgenügsamkeit existierender Organismus über sich hinausgetrieben. Aber dieser Prozess des Hinausgetriebenwerdens existiert zugleich nur als Rückkehrbewegung in einen voraussetzungslosen Anfang. Der Trieb als Anforderung, die Spannungen auszugleichen, die durch die Abgrenzung des Organismus von der Umwelt entstanden sind, erscheint so als ein dem Leben innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes, als Äußerung der Trägheit im organischen Leben. Der Trieb, scheinbar eine vorwärtsdrängende Bewegung, ist Ausdruck des Zwanges zum Beharren und dadurch regressiver Sog in die anorganische Ruhe des Todes. Zwanghafte Unmittelbarkeit des neurotischen Symptoms ist als Wiederkehr des Verdrängten Präformierung des Zukünftigen. Am Individuum erscheint diese Logik in der klinischen Erfahrung des Wiederholungszwanges. Es gibt Menschen, die in ihrem Leben ohne Korrektur immer die nämlichen Reaktionen zu ihrem Schaden wiederholen. Der Wiederholungszwang erscheint so elementarer, ursprünglicher, triebhafter als das Lustprinzip selbst. Das Lustprinzip ist nicht nur bloßes Anzeichen der gelingenden oder misslingenden Bindung, Bewältigung und Abfuhr der Triebregungen. Es scheint selbst geradezu im Dienste des Todestriebes zu stehen. Mit der Einführung des Narzissmus-Konzeptes 1914, in dem der Dualismus von Selbsterhaltungs- und Sexualtrieben in der ersten Triebtheorie in den Dualismus von Eros und Todestrieb aufgehoben wird, ist die Wendung zum Todestrieb bereits vollzogen. Freuds Triebdualismus gründet in der Schwierigkeit, die Identität von Identität und Nicht-Identität, die den für seine Theorie wesentlichen Triebmonismus begründet, zugleich in ihrem realen Schein als zeitlose Statik begrifflich fassen zu müssen, das heißt mit ihrer Logik als prozessierendem Widerspruch in Übereinstimmung zu bringen. Der Begriff der Nachträglichkeit erlaubt es nun, einen Prozess zu denken, der in seinem Resultat, welches zugleich sein uneinholbarer Ausgangspunkt ist, immer schon verschwunden ist. Die Einführung des Narzissmus ist eine theorieimmanente Notwendigkeit. Freud reagiert einerseits sowohl auf die Restauration des bewussten Ichs durch Alfred Adlers Individualpsychologie, wie auf die Archetypisierung des Unbewussten durch C.G. Jung. Andererseits versucht Freud mit dem Narzissmus-Konzept die Frage zu beantworten, was in den Psychosen mit der den Objekten entzogenen Libido geschieht. Für Freud wird es eine notwendige Annahme, dass das Ich nicht einfach als vorhanden vorausgesetzt werden kann, sondern entwickelt werden muss. Im Verhältnis von Libido und Ich-Konstitution erscheint jener dialektische Voraussetzungszirkel, der den Todestrieb begründet. Das Ich erscheint als abstrakte Kategorie, die als solche leer ist und nur als Ausgangspunkt eines sich entfaltenden Prozesses gedacht werden kann. Mit der Kategorie des Ichs ist daher gleich ursprünglich die Kategorie der Libido gesetzt, welche im Begriff des Narzissmus als dem Vermittelnden wie Vermittelten aufgehoben sind. In der narzisstischen Libido-Organisation ist das Ich als Produzierendes zugleich Produziertes. Im narzisstischen Ich werden die dissoziierten Sexualtriebe zu einer Einheit organisiert, wodurch ein rudimentäres Selbst entsteht, das sich selbst zum Objekt der libidinösen Beziehung wird. Indem sich aber dieses Ich als libidinöses Objekt wahrnimmt, bezieht es sich immer schon auf sich selbst als auf eine Einheit. Das heißt, es konstituiert sich eine prozessuale Subjektivität, die sich als Triebhafte immer schon objektivieren muss. Beschrieben wird so eine in sich reflektierte Kreisfigur, die in ihre eigene Voraussetzung zurückkehrt und diesen scheinbaren Anfang dadurch zugleich setzt und negiert, indem sie seine Unmittelbarkeit als Gewordenheit enthüllt. In diesem Sinne ist der primäre Narzissmus auch nicht als uranfänglich zu begreifen, sondern bereits als das Resultat einer immer schon auf Objekte gerichteten Bewegung. Einer Bewegung, die als unlustvolle Erfahrung der äußeren Realität, aber zugleich in der Verleugnung dieser Realität besteht, das heißt in der Errichtung eines Lust-Ichs, als autonom selbstgenügsamer Monade, die als solche aber bereits Produkt des Mangels, der Abwehr der versagenden Realität ist. Dieses primäre Selbst als Lust-Ich erscheint in Relation zum sekundären Selbst als dem Real-Ich, welches aus der Individuation resultiert, als eine Art Nullzustand, als jenes Nirvana, in das der Todestrieb zurückzukehren sucht. Das primäre Selbst repräsentiert eine invariante Struktur, die als Konservation der symbiotischen Relation mit der Mutter einen regressiven Drang zur Symbiose besitzt. Diesem primären Selbst entspricht die Mutter als primäres Objekt. Das heißt, dieses primäre Objekt ist ein Selbstobjekt im Sinne von Heinz Kohut. Selbstobjekte sind Objekte, die als Teil des Selbst erlebt werden und die Entstehung und Aufrechterhaltung eines kohärenten Selbstgefühls ermöglichen. Das Selbstobjekt ist daher weder einfach Subjekt noch Objekt, sondern das subjektive Moment einer Struktur, in der sich das Selbst durch das Verhältnis zum Objekt erhält. Wenn hier das Narzissmus-Konzept von Heinz Kohut eingeführt wird, so deshalb, weil die Bedeutung seiner Theorie darin liegt, dass sie den ausweglosen Zirkel des Todestriebs über die konsequente Hinwendung zum Objekt zu überwinden versucht. Diese Weiterentwicklung der Freud'schen Theorie ist allerdings nur in einer Form möglich, die deren Widersprüche konsequent einebnet und die Freud'sche Vorstellung von Subjektivität als prozessierendem Widerspruch wieder ins Pathologische verbannt, indem sie einen entwicklungslogisch notwendigen und daher gesunden Narzissmus voraussetzt, der erst durch Störungen in seinem Verlauf zum Problem wird. In dem Maße, in dem psychische Krankheitsbilder zunehmend diffuser und allgemeiner werden, wird psychische Normalität wieder zur theoretischen Richtschnur erhoben und der präfreudianische Dualismus von Gesundheit und Krankheit restauriert. In dieser Entwicklung reflektiert sich der kurze fordistische Sommer des Kapitalverhältnisses. In ihm erscheint das bürgerliche Subjekt ebenso krisenfrei und selbstverständlich zu funktionieren zu beginnen, wie die gesellschaftliche Objektivität. Allfällige Friktionen lassen sich mit den richtigen Instrumenten, seien dies nun Keynesianismus, Wohlfahrtsstaat oder Kohut'sche Selbstpsychologie, beheben. Die Psychoanalyse regrediert dadurch zur Entwicklungspsychologie, ihre Kulturtheorie zum Soziologismus. Das zentrale Interesse ist die optimale Frustration des Kleinkindes und seine Anpassung an eine Realität, die zwar verbesserungswürdig ist, aber im Grunde dem Individuum entspricht. betrachtet man das Selbstobjekt nun aber in seiner nicht integrierten Form, das heißt jenseits der Ideologie vom reifen Selbst als der gelungenen Aufhebung der Subjekt-Objekt-Dichotomie, so erscheint es als archaische, zeitlose Struktur. Als Mangel an Strukturierung erzeugt es den beständigen Zwang zu strukturierendem Verhalten. Die psychische Struktur, die durch das Selbstobjekt gestiftet wird, kann nicht verinnerlicht werden, woraus eine Abhängigkeit von äußeren Objekten resultiert, die als Teile des eigenen Selbst erlebt und vor allem gebraucht werden. Die Fixierung ans Selbstobjekt hat also selbsterhaltende Bedeutung. Dies bedingt ebenso die intensive Form von Objekthunger des Narzissten, von der Kohut spricht, wie den Surrogatcharakter dieser Objekte. Nicht zufällig erscheint der Trieb bei Kohut in erster Linie negativ, als Getriebensein. Der theoretische Fokus hat sich bei Kohut vom Primärprozess auf den Sekundärprozess verschoben. An der Sexualität interessiert nicht mehr die unbewusste, konflikthafte Dynamik, sondern ihr Beziehungsaspekt, ihre Gebundenheit an befriedigende Objekte. Diese Verdrängung der Psychoanalyse ist aber der einzige Weg, die aus der Logik des Narzissmus resultierende Dynamik noch zu integrieren, ohne das Selbst, das diese Dynamik repräsentiert, als Unrettbares aufzugeben. Das Selbst ist die organisierende Struktur des psychischen Apparates, aber nicht als isolierbare Instanz, sondern vielmehr als Vermittlung der Instanzen Ich, über Ich und Es durch diese hindurch. Diese Strukturierung vollzieht sich über die bereits beschriebene Urverdrängung als Konstitution eines sekundären Selbst. Diesem sekundären Selbst entspricht die Ich-Identität als Ich bin ich selbst. Entscheidend ist nun aber, dass das primäre Objekt als Urverdrängtes eine invariante Struktur ist, deren Permanenz einerseits notwendig ist für die Identität des Subjekts, dass aber andererseits diese invariante Struktur nur insofern Substanz besitzt, als sie permanent objektiviert wird. Das primäre Objekt erscheint als unsterbliches Objekt, dessen Übereinstimmung mit den sekundären Objekten, in deren Gebrauch und Verbrauch, in ihrer Zweckhaftigkeit als Selbstzweckhaftigkeit besteht. In der psychoanalytischen Triebauffassung repräsentieren die Objekte die Triebe in dem Sinne, dass an den Objekten der Trieb gehabt, das heißt konkretisiert, das heißt festgemacht werden kann. Die Benutzung des Objekts im Sinne eines Ich kann wird zur Bestätigung psychischer Identität im Sinne des Ich bin. Die Urverdrängung repräsentiert die Unbewusstheit der Logik des Triebes, seiner Struktur als Triebhaftigkeit, wodurch der Trieb, dessen Theorie Freud als Mythologie bezeichnet, prozessierende Substanz wird und das Selbst das Ensemble dieser Objektbeziehungen. Nach Freud ermöglicht erst die Hemmung des Triebvorganges reflexives Verhalten und damit die Fähigkeit, das Triebobjekt über den konsumatorischen Triebakt hinaus als ein konstantes Gefüge zu begreifen, welches als Ding beisammen bleibt und sich darstellt als ein Rest, der sich der Beurteilung entzieht. Die Analogie zum Ding an sich ist in diesen Formulierungen ebenso offensichtlich wie die Analogie zur Einheit der Apperzeption in folgender Passage bei Freud. Das Ich ist also zu definieren als die Gesamtheit der jeweiligen Besetzungen, in denen sich ein bleibender von einem wechselnden Bestandteil sondert. Theorie des Verhältnisses von Bewusstsein und Unbewusstheit ist im Grunde der Versuch, das Kantsche Transzendentalsubjekt als Bewegungsstruktur des Psychischen zu fassen, das heißt dieses Psychische zugleich als Objektives zu denken, woraus der Gedanke einer naturwissenschaftlichen Psychologie entspringt, wie es im Entwurf einer Psychologie von 1895 heißt. Die Natur, deren Psychologie Freud begrifflich zu fassen versucht, ist aber zweite Natur. Eine objektive Realität existiert also erst mit der Konstitution der Subjekt-Objekt-Dichotomie, das heißt erst, wenn das Objekt als autonomes von der subjektiven Triebrealität getrennt und dadurch zugleich fremd bleibt. Das tätige Ich als realitätsgerechtes ermöglicht dementsprechend Objektkonstanz und damit auch Subjektkonstanz. Das heißt aber, dass ein konstanter Objektbezug erst dann möglich wird, wenn die psychische Arbeit der Verdrängung eingesetzt hat. Das bedeutet, dass die triebbedingte Einheit von affektivem, emotionalem und kognitivem Handlungsvollzug aufgespalten werden muss. Objektbezug als Selbsterleben ist bei Freud also an die Spaltung der vorausgesetzten primären Einheit von Sinnlichkeit und Intellekt gebunden. Diese Bestimmungen sind aber nur zu begreifen, wenn sie als negativ der Logik des Primärvorganges gelesen werden. Der Primärvorgang erscheint als polymorphe, infantile Sexualität, die auf der Suche nach vollkommener Erregungsabfuhr jede psychische Organisation negiert. Der Sexualtrieb erscheint in dieser totalisierenden Maßlosigkeit als die Negation jeder objektalen Beschränktheit und dadurch als Zerfall der Einheit des Subjektes selbst. Der psychische Apparat als Sekundärprozess hingegen ist gebunden an die Umwandlung frei beweglicher Triebenergie in strukturierte. Nach Freud müssen die lebenserhaltenden, erotischen Triebe permanent die destruktiven Triebe in konstruktive Bahnen lenken, um der Zerstörung der Kultur vorzubeugen. Eros wird also nicht von der Kultur unterdrückt, sondern unterdrückt die auseinanderstrebenden, todesträchtigen Bewegungen der infantilen Sexualität. Das Ziel von Eros ist es, durch beständige Zufuhr neuer Reizgrößen differenziertere, spannungsreichere Verbindungen herzustellen und dadurch die lebende Substanz zu erhalten. Der Todestrieb hingegen strebt nach Auflösung dieser Einheiten und ihrer regressiven Entdifferenzierung. Die versagende Realität als Verbot des primären Objekts verhindert diese Regression in den anorganischen Zustand. Die Identifikation mit dem Verbot als der Quelle der Unlust ist die Identifikation mit dem Aggressor, die als Voraussetzung jeder Objektbesetzung zurückführt zum Mord am Urvater als dem ursprünglichen Gesellschaftsvertrag. Auch im Mythos von der Brüderhorde und dem Urvater, der als Toter mehr Macht über die Lebenden besitzt als zu Zeiten seiner personalen Herrschaft, reproduziert sich jener dialektische Voraussetzungszirkel, der das produziert, was ihn selbst begründet. Freudsche Theorie versteht sich als Theorie der Verinnerlichung von Triebversagungen. Das Konzept der Verinnerlichung reproduziert den realen Schein der bürgerlichen Gesellschaft, eine Abstraktion jenseits des Individuums zu sein. Indem die Freudsche Psychoanalyse diesem Schein zwar aufsitzt, aber seine Widersprüche nicht verleugnet, sondern in ihrem Wesen zu begreifen versucht, entwickelt sie diese Widersprüchlichkeit konsequent. Für Freud wird durch den Mechanismus der Verinnerlichung die Kultur zwar vordergründig stabiler, bleibt aber in ihrem Wesen instabil. Durch den Mord am Urvater wird nach Freud die Ambivalenz zum Gesetz des menschlichen Gefühlslebens. Der Ambivalenzkonflikt bezeichnet die Gleichzeitigkeit des Zusammentreffens von Liebe und Hass gegen dasselbe Objekt, ohne dass die eine Regung die andere aufheben könnte. Das Über-Ich, konsequenterweise als phylogenetische Erbschaft aus der Zeit des Urvaters zu betrachten, ist der Repräsentant der internalisierten Zwänge. Als endgültiger Verzicht auf das primäre Objekt ist es zugleich das lebenslängliche Festhalten an ihm. Durch das Verbot des ursprünglichen Objekts ist eine unerledigte Situation, eine psychische Fixierung geschaffen, die in einem fortdauernden Konflikt von Verbot und Trieb mündet. Der Surrogatcharakter der Objekte des Sexualtriebes gründet darin, dass das urverdrängte primäre Objekt durch eine unendliche Reihe von Ersatzobjekten vertreten wird, die doch alle unbefriedigend sind. Daraus resultiert der Reizhunger, die Unbeständigkeit der Objektwahl und die Gleichgültigkeit gegen das spezifische Objekt, das heißt der luxurierende Charakter des Triebes. Zugleich resultiert daraus aber auch sein regressiver Charakter, seine konservative Natur, die in der Fixierung an das ursprüngliche Objekt besteht. Die progressive Bewegung des Triebes bleibt also stets regressiv fixiert, was Freud als den Zauderrhythmus des Triebes bezeichnet. Denn die großartige Verschiebbarkeit, die Freud den Trieben attestiert, ändert nichts daran, dass jedes neue Objekt zur Repräsentanz des verbotenen Wunsches und dadurch als ambivalentes zugleich unmöglich wird. Die Unmöglichkeit hat am Ende die ganze Welt mit Beschlag belegt. Das unbewusste Verbot produziert über die beständige Verschiebung also immer mehr das, was es eigentlich tabuisieren sollte: luxurierende, ungebundene Triebregungen. Lustprinzip als scheinbarer Gegensatz zum Konstanzprinzip erscheint nun selbst als Ausdruck des Todestriebes. Die Entwicklung und Entfaltung differenzierter Objektbeziehungen nur als Rückkehr zum Ausgangspunkt der absoluten Identität des Todes. Lust und Verbot sind daher die zwei Seiten derselben Münze. Die Unsterblichkeit des primären Objektes ist immer schon an die sterblichen Objekte gebunden, und diese sind nie mehr als der matte Abglanz eines Unerreichbaren. Dieses unauflösbare Missverhältnis produziert die zwanghafte Dynamik seines unaufhörlichen Lösungsversuches, dessen Lösung selbst nur im Erlöschen dieser Dynamik liegen kann. Vorstoß zum Kernproblem der bürgerlichen Vergesellschaftung, der Produktion konkreter Besonderheit als Selbstbewegung abstrakter Allgemeinheit, bezahlt Freud aber mit der Regression auf biologistische Metaphern. Das paradoxe Verhältnis von Lust und Verbot spiegelt sich zentral in Freuds Ontologie triebhafter Sexualität. Dem Sexualtrieb liegt nach Freud ein Trieb an sich zugrunde, der einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle entspringt. Als solcher erscheint er nur abstrakt als quantitative Arbeitsanforderung an das Seelenleben. Dieser unbewusste Antrieb und sein potenziell totalisierender und entdifferenzierender Charakter, denn alles kann zum Sexualobjekt werden, bedarf also der Differenzierung und Eingrenzung. Diese Differenzierung und Eingrenzung erfolgt als Organisation des Sexualtriebs über die infantile Sexualität zu seiner definitiven Gestaltung als genitale Heterosexualität, was sich über die Entwicklung von erogenen Zonen in Partialtriebe und deren vereinheitlichende Unterordnung als Genitalprimat vollzieht. Erogenen Zonen werden dabei im Wesentlichen auf die Genitalzone eingeschränkt. Der Trieb an sich kann also niemals unmittelbar erscheinen, sondern nur als genetisch gewordenes, als Sexualtrieb, der als zusammengesetzte Einheit zugleich Norm und Abirrung von ihr ist. Der Genitalprimat ist die reflektierte Form, in der die Abweichungen als ausschließliche aufgehoben sind. Diese Fixierung der Triebdynamik auf das isolierbare Moment der Genitalien lässt dem Individuum die sexuelle Erregung zu etwas Abgetrenntem und dadurch Äußerlichem werden. Zu einem reaktiven Schema, das an bestimmte Schlüsselreize gebunden ist, die an fetischisierte Körperteile der Frau geheftet erscheinen, deren Anblick einen gleichförmigen Automatismus auslöst, der als solcher zwar beherrschbar ist, aber auch unbeherrschbar werden kann. Sexualität, nach Hegel reflektierte und unmittelbare Selbstständigkeit, beschreibt das Triebhafte als vereinigende Zusammenfassung abirrender Variationen von Sexualziel und Sexualobjekt. Sexualität als Spannungsfeld zwischen der Fülle erogener Zonen und dem einen Genitalprimat erscheint so als lebensbestimmende, verhaltenswirksame Sinnstruktur. Ontologie triebhafter Sexualität reflektiert sich das für die bürgerliche Gesellschaft zentrale Moment der Vermittlung von erster und zweiter Natur in und durch die ödipale Sexualität. Die innere Natur als objektivierte Sinnlichkeit gerinnt zu einem verselbstständigten Trieb, der im differenzlosen Es ein vom Ich unabhängiges Eigenleben zu führen scheint. Gleichzeitig aber ist das Ich als Stätte der Abwehrmechanismen selbst vom unbewussten Kampf gegen die Triebe, wie vom Versuch, ihre Ansprüche zu befriedigen, zerrissen. Die Ich-Es-Spaltung ist daher zugleich nur als Ich-Spaltung im Abwehrvorgang zu begreifen, wie Freud erkennt. Was als zu befreiende Triebnatur jenseits der Gesellschaft erscheint, ist selbst ein vermitteltes Moment, dessen Zwanghaftigkeit gerade in seiner scheinbar natürlichen Unmittelbarkeit gründet. Denn die Starrheit des Über-Ichs, welche die expansive Dynamik des Ichs als ein alloplastisches Abwehrverhalten produziert, ist selbst Ausdruck der permanenten Dranghaftigkeit des Es. Daraus resultiert eine sich ständig verschärfende Dynamik, die diesen Abwehrmodus zusehends ad absurdum führt. Durch die Fixierung der Libido an die Objektwelt wird diese zentral für die narzisstische Selbsterhaltung. Andererseits erfordert die bedrohliche Abhängigkeit von den Objekten deren Entwertung. Es entsteht eine widersprüchliche Tendenz. Einerseits die scharfe Trennung von Subjekt-Objekt-Repräsentanzen und dadurch die Zurückdrängung des sinnlichen Bezuges zu den Objekten. Andererseits der zunehmende Bedeutungsgewinn der sich ausdifferenzierenden objektalen Welt für das Subjekt, von der sich abgetrennt zu erleben, für das Subjekt zur Ohnmachterfahrung wird. Statt eine Stütze des schwachen Selbst und seiner wahnhaften Autonomie zu sein, wird die Objektwelt zur Quelle der Bedrohung. Um diese Bedrohung zu bewältigen, muss sich das Selbst der Objektwelt also noch mehr bemächtigen, wodurch seine Abhängigkeit aber noch größer wird. Dieses alloplastische Verhältnis zur Welt objektiviert eine im Individuum zur Triebnatur geronnene autoplastische Struktur. Und dieser Widerspruch kann nur als selbstzweckhafte Dynamik integriert werden. Die negative Vergesellschaftung durch den Wert, in der die Dialektik von Individuum und Gesellschaft nur als ambivalentes Zwangsverhältnis von Subjekt und Objekt existiert, produziert den Subjektivismus als narzisstische Allmachtsfantasie, die das Individuum umso erbittlicher an den Objektivismus der Verhältnisse ausliefert. In der Psychoanalyse ist diese Logik dadurch reflektiert, dass die idealtypische Auflösung des Ödipus-Komplexes im integrierten Narzissmus besteht. Im ödipalen Objektbezug kehrt das narzisstische Verhältnis zu den Objekten als Verdrängtes in sein Gegenteil verkehrt zurück. Die negative Identität von Narziss, dem absoluten Wesen, das die eingrenzende Stofflichkeit abwehrt, und Ödipus, dem abgegrenzten Mann, der sich diese Stofflichkeit unterwirft, diese negative Identität zerfällt der Psychoanalyse zur Ambivalenz zweier anthropologischer Konstanten, die als psychische Konfigurationen in jedem Individuum als Mischungsverhältnis existieren. Die französische Psychoanalytikerin Janine Chasguet-Smirguel hat dies als die archaische Matrix des Ödipus-Komplexes auf den Begriff gebracht. Diese bezeichnet als Objektivierung des Konfliktes zwischen Lustprinzip und Realitätsprinzip den Übergang vom Homogenen zum Heterogenen. Der Primärprozess erscheint dabei als archaischer Wunsch nach Rückkehr in den Mutterleib, als Sehnsucht nach der Verschmelzung mit dem Grenzenlosen, als einer Welt ohne Spannung und Unterschiede. Das Mütterliche als Unbewusstes repräsentiert so die Gefahr eines soghaften Verschlungenwerdens. Das Väterliche hingegen wird zur Repräsentanz der versagenden Realität und der Prinzipien von Bewusstheit, Differenzierung und gesetzgebender antihomogener Regelhaftigkeit. Der Wert ist in seinem Wesenskern das Konstitutionsprinzip bürgerlicher Männlichkeit. Was in der Wertform an stofflichem und sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, wird als Abgespaltenes an die Frau delegiert. Dies ist verbunden mit der Ausbildung einer als männlich besetzten öffentlichen und einer als weiblich besetzten privaten Sphäre. Die Privatsphäre erscheint dabei als kompensatorisches Reservat der Humanität gegenüber dem rücksichtslosen Konkurrenzkampf in der öffentlichen Sphäre. Diese Logik ist verbunden mit der Isolation der ödipalen Kleinfamilie als der Reproduktionsform des Abgespaltenen. in dem die Privatsphäre als dem angeblichen Wesen der Frau entsprechend erscheint, wird diese zur Repräsentantin von natürlicher Ganzheit und vordifferenzieller Einheit. Exemplarisch ausgedrückt ist dies in ihrer vermeintlich natürlichen Bestimmung als Mutter und der entsprechenden Ideologie der Mutterliebe. Dadurch verkehrt sich die gesellschaftliche Ohnmacht der Frau in ihre scheinbar natürliche Allmacht als Mutter. Das Deckbild der grandiosen Mutter ist aber ein Produkt der logischen Nachträglichkeit des Wertverhältnisses. Denn die historisch primäre Mutter-Kind-Beziehung ist als präödipale nur zu verstehen über ihre logische Voraussetzung, den ödipalen Konflikt. Die symbiotische Dyade ist ein Produkt der zur Ambivalenz versteinerten Dialektik, der verschwundenen vermittelnden Bewegung, die sich nun in der Vaterimago als dem Einbruch des Gesellschaftlichen in eine scheinbar naturale Ganzheit selbst naturalisiert. Die ambivalente Grundstruktur des bürgerlichen Subjekts kehrt im Verhältnis zum primären Objekt als Verdrängte wieder. Das bedrohliche Nichts der eigenen spezifischen Vergesellschaftung erscheint als das Nichts einer agesellschaftlichen, ahistorischen Natur. Die Unbewusstheit der gesellschaftlichen Vermittlung verkehrt diese in zwanghafte, ebenso bedrohliche wie betörende Unmittelbarkeit. Indem der Wert seine eigenen Voraussetzungen produziert, erscheint er als natürliches Verhältnis, wodurch sich die Pseudonatur des Kapitalverhältnisses in Figuren erster Natur übersetzt. Die Entdifferenzierung der konkreten Objekte im Geld als Ausdruck ihrer wahren Form erscheint nun als die Entdifferenzierung der Objektbeziehungen in der symbiotischen Verschmelzung mit dem primären Objekt. Diese Rückprojektion des gesellschaftlichen Masochismus des objektiven Verwertungszwanges auf einen primären Masochismus der kindlichen Liebesabhängigkeit vom primären Objekt lässt den Abwehrmechanismus der Verwandlung von Passivität in Aktivität als Sadismus nun ebenso als Naturkonstante menschlicher Entwicklung erscheinen wie die regressive Sehnsucht nach diesem primären Objekt. Das Abspaltungstheorem impliziert, dass das Subjekt die Widersprüche seiner Objektivität integrieren muss. Das heißt, das Subjekt ist als Eigentümer seiner selbst zugleich das selbstlose Anhängsel der Verwertungsbewegung und sieht sich als Triebhaftes mit der bedrohlichen Entgrenzung durch die eigene Sexualität konfrontiert, die es daher einzugrenzen hat. Das Subjekt muss sich als gespaltenes, also zugleich als affektkontrollierte wahre Arbeitskraft und als sinnliches Naturwesen mit luxurierenden Bedürfnissen reproduzieren. Die Selbsterhaltung des wahren Subjekts führt also nur über die Unterdrückung von Momenten des eigenen Selbsts, und diesen Kampf kann es nur bestehen, wenn es den inakzeptablen Selbstanteil zugleich loswerden und behalten kann. Dem Zwang zur Selbsterhaltung wird gemeinhin die Selbstlosigkeit gegenübergestellt, die im Sinne von Hingabe, Altruismus etc. weiblich kodiert ist. Diese projektive Zurichtung der Frau als ihre Entselbstung, die ihre Idealisierung ebenso bedingt wie ihre Verachtung, führt dazu, dass sie das verkörpern und aufbewahren muss, was das männliche Subjekt sich selbst antut, und um sich dies antun zu können, abspalten, das heißt anderen antun muss. Denn in einem ambivalenten Verhältnis sind Spaltungsvorgänge notwendig. Daraus resultiert die Aufspaltung in selbststützende und selbstgefährdende Funktionen und damit der Mechanismus der projektiven Identifizierung, ein Terminus von Melanie Klein. Aus dieser Logik entspringen die beiden zentralen Projektionsfiguren der bürgerlichen Gesellschaft, der Jude und die Frau. Die Angst vor der Auflösung der warenförmigen Objektivität produziert dabei als Abwehrmechanismus den Antisemitismus. Die Angst vor der Auflösung der warenförmigen Subjektivität den Abwehrmechanismus der Misogynie, das heißt die Abwertung der Frau. Dabei ist aber immer die Kategorie der Ambivalenz zu bedenken, das heißt das Paradox, dass das männliche Subjekt hier sadistisch das abwehrt, was es masochistisch an sich selbst verleugnen muss, das heißt, dass es das, was es abwehrt, zugleich begehrt, aber als Begehrtes abwehren muss. Als Moment des Kapitalverhältnisses, das es ja selbst ist, kann sich das Subjekt nur kompromisshaft gegen das kapitale Zwangsverhältnis wenden, das heißt gegen das nicht arbeitende, raffende Kapital, objektiviert im Juden. Ebenso kann das Agieren gegen die bedrohliche Sinnlichkeit nur ein kompromisshaftes sein, das den Aspekt der Selbstbestätigung auf Kosten der Fähigkeit zur Hingabe organisiert. Diese muss von der Frau repräsentiert werden. Die Sinnlichkeit des Mannes wird als abgespaltene, aus dem Ich ausgestoßen und auf das Objekt Frau projiziert. Die Frau als Trägerobjekt des Abgespaltenen wird zum Container dieser Projektionen, die es als gefährliche zugleich aufbewahren und dem Subjekt in erträglicher, entgifteter Form wieder zur Reintrojektion verfügbar machen soll. Der Kern der projektiven Identifizierung besteht also darin, dass das Objekt unbewusst dazu gezwungen wird, das Abgespaltene zu repräsentieren, zu verkörpern. Dadurch wird das Bedrohliche als klar differenziertes an ein bestimmtes Objekt fixiert. Diese Objektivierung der Angst durch Projektion lässt das Angstobjekt als etwas unmittelbar Gegebenes erscheinen. Als objektivierte, konkretisierte, personalisierte kann die eigene Sinnlichkeit als greifbare kontrolliert werden. Dies in einer Form, in der das Abgespaltene als domestiziertes vom Mann wieder angeeignet werden kann. Die projektive Identifizierung erlaubt es dem Mann also, seine bedrohliche Sinnlichkeit zugleich zu erleben und sich von ihr zu distanzieren. Das heißt, sie ermöglicht eine Verschränkung von Selbsterleben und Gegenwelt, ohne die starre Subjekt-Objekt-Dichotomie aufgeben zu müssen. Projektive Identifizierung als zentraler Konfliktlösungsmechanismus führt aber dazu, aus Angst vor Selbstverlust ständig mit den Trägerobjekten agieren zu müssen, obwohl sie das repräsentieren, was das Subjekt bedroht, nämlich die Angst vor dem Selbstverlust. Weil das Individuum mit dem abgespaltenen Aspekt im äußeren Objekt identisch ist, wird mangelnde Abgrenzung vom äußeren Objekt zur Bedrohung. Der Abspaltungsmechanismus fördert also die Tendenz zur Vermischung und Verschmelzung mit dem Objekt und widerspricht der für die Abspaltung notwendigen Abgrenzung. Die aus dieser Logik resultierende Einbeziehung der Frau in die öffentliche Sphäre, das heißt die Subjektwerdung der Frauen und die damit verbundene tendenzielle Angleichung der Geschlechter, untergräbt also die Grundlagen der Abwehrmechanismen des männlichen Subjekts, was sich als allmählicher Verfall der Heterosexualität manifestiert. Grundsätzlich aber kann die Abspaltungslogik innerhalb des Wertverhältnisses nicht vollkommen zurückgenommen werden. Anstatt zu einer Aufhebung der Geschlechtscharaktermasken kommt es nur zu ihrer bedrohlichen Diffusion, die vom Mann mit einer gewalttätigen Remaskulinisierung beantwortet wird. Darüber hinaus ist die Lokalisierung der Bedrohung keine wirkliche Überwindung der Bedrohung, weil das Angstauslösende ein realer Konflikt ist. Die projektive Identifizierung als Abspaltung muss also zugleich durch Gegenbesetzungen abgesichert werden, die es dem Individuum ermöglichen, die bedrohlichen Aspekte der eigenen Subjektivität durch Ersatzbildungen zu verdrängen. Die Gegenbesetzungen sind Reaktionsbildungen, welche die verdrängten Selbstaspekte durch die ihnen entgegengesetzten ersetzen. Die Affirmation der konkreten Arbeit und die Homophobie sind als solche Reaktionsbildungen zu begreifen. Zwangssysteme Arbeit und Heterosexualität dienen so als agierende Abwehr des Ambivalenzkonfliktes von Selbsterhaltung und Selbstlosigkeit. In ihnen ist die negative Identität von subjektivierenden Reaktionsbildungen und objektivierenden projektiven Identifizierungen vermittelt. Diese Zwänge haben Selbsterhaltungsfunktion. Sie dienen der Kompensation des Selbstmangels und der Abwehr des Selbstzerfalls. Dieses ambivalente Verhältnis bleibt so lange integrierbar, solange die narzisstische Dynamik nicht unterbrochen wird. Dazu bedarf es aber einer stabilen Plombe, die als Reflexionskategorie eine Prothesenstruktur darstellt, die die inneren Widersprüche vermittelt und dadurch die narzisstische Homöostase aufrechterhält. Diese Plombe, in der die widersprüchliche Bewegung der Zwangssysteme von Arbeit und Heterosexualität abgedichtet wird, ist seit dem Zweiten Weltkrieg der Konsumismus. Die Logik des Konsumismus besteht darin, die Ohnmacht gegenüber der Objektivität durch ständige Neubesetzung beherrschbarer Objekte zu kompensieren. Im Fordismus erscheint das Kapitalverhältnis tatsächlich als ungeheure Warenansammlung. In der sinnlich-übersinnlichen Ware scheinen die Dinge vom Fluch der Nützlichkeit befreit zu sein und die Erfüllung luxurierender Bedürfnisse erscheint nur noch als eine Frage ausreichend allgemeinen Tauschäquivalenz. Im Geld als dem wahren Bindemittel und der wahren Scheidemünze der Gesellschaft ist das primäre Objekt als Selbstobjekt objektiviert. Das Geld verwandelt nach Marx alle Unvermögen in ihr Gegenteil. Die Eigenschaften des Geldes erscheinen als die Eigenschaften seines Besitzers, löschen seine Individualität aus und ersetzen sie durch die scheinbare Allmacht des Geldes. Das Geld als die allgemeine Verkehrung und Verwechslung aller menschlichen und natürlichen Qualitäten erscheint an keine konkrete Beschränkung gebunden und ist so das narzisstische Medium schlechthin. Als solches ist es aber nur das entäußerte Vermögen der Menschheit, wie Marx bemerkt. Das heißt, im Geld ist den Individuen ihre gesellschaftliche Vermittlung als materielles Ding äußerlich, und als dieser fremde Mittler wird die gesellschaftliche Vermittlung zu einer fremden Macht, die sie versklavt, zu zwanghafter Objektivität. Dadurch wird die allgemeine Verwechslung und Vertauschung der Dinge, die Gleichgültigkeit gegen jede Qualität als verkehrte Welt zu einer bedrohlichen allgemeinen Entdifferenzierung, die beständig gebannt werden muss. Das Geld erscheint als die allgemeine Hure, die die Völker tört, wie es bei Shakespeare heißt. In der Verschwörungsideologie wird diese nicht identische Identität der Ontologien von Arbeit und Sexualität zur Gleichzeitigkeit von Antisemitismus und Misogynie. Now that the show is over and we have jointly exercised our constitutional rights, we would like to leave you with one very important thought. Sometime in the future, you may have the opportunity to serve as a juror in a censorship case or a so-called obscenity case. It would be wise to remember that the same people would stop you from listening to Boards of Canada. Der proudhonschen und gesellianischen Zwangsvorstellung vom zinslosen Fließen des Kapitals entspricht das freie Fließen der Lebensenergie als Verschmelzung mit der Mutter, wodurch die Gesellschaft wieder zum sozialen Organismus und die Frau wieder zur häuslichen Mutterglucke wird. Dieses organisch-harmonische Fließen erscheint nun von geheimen Mächten künstlich blockiert zu werden, die sowohl hinter der raffenden Geldhorterei wie der Pornokratie, ein Ausdruck von Proudhon, als Zerstörung des natürlichen Geschlechterverhältnisses, das heißt der Unterordnung der asozialen Frau unter den Mann, stecken. Der Widerspruch, dass die narzisstische Allmacht des Geldes nur als Ausgeliefertsein an die unbewusste Verwertungslogik existiert, wird dualistisch aufgespalten und dadurch regressiv abgewehrt. Allgemeine Verwechslung und Vertauschung der Dinge wird also zu einer bedrohlichen allgemeinen Entdifferenzierung, die gebannt werden muss. Das Bedürfnis nach Geld ist daher das wirkliche Bedürfnis, welches das Kapitalverhältnis produziert. Die Maßlosigkeit wird sein Maß und die Wahllosigkeit des Konsumismus resultiert aus dieser Selbstzweckhaftigkeit. Eine Kritik des Konsumismus, die sich auf die Kritik sogenannter falscher Bedürfnisse konzentriert, ist daher ungenügend, denn der Konsumismus ist selbst das falsche Bedürfnis, aber ein notwendig falsches. Während die antisemitische Kritik am Konsumismus die Abkehr von den angeblich natürlichen Bedürfnissen des Menschen denunziert, sieht die Wertkritik im warenförmigen Überfluss und in der vermeintlichen sexuellen Befreiung die Reproduktion ihres identischen Negativs, des Mangels bzw. der Zwangsheterosexualität. Der Konsumismus ist zu verstehen als manische Abwehr der depressiven Verarmungsängste, als kompensatorisches Agieren der verschärften Dekompensationstendenzen, die das vom Selbstobjekt als Strukturierung abhängige Subjekt zunehmend bedrohen. Denn die historische Ausdifferenzierung der Bedürfnisse und Fähigkeiten bleibt stets an die ahistorische Differenzlosigkeit der Wertverwertung gefesselt. Was sich für Marx darin äußert, dass die Nationalökonomie als Wissenschaft des Reichtums zugleich die Wissenschaft der Askese ist. Der sogenannte konsumgesteuerte Sozialtypus ist also nicht die schlechte Aufhebung der autoritären Persönlichkeit, wie noch Frank Böckelmann meint. Vielmehr kommt das bürgerliche Individuum in der selbstzweckhaften Bewegung des Konsumismus erst wirklich zu sich, wodurch der Anschein entsteht, als sei die seiner Subjektivität immanente sadomasochistische Dynamik nun in befriedete, das heißt halbwegs befriedigende Bahnen gelenkt. Die postmoderne Affirmation des identitätszersetzenden Entdifferenzierungsprozesses ist an diese Logik des Konsumismus gebunden. Der Wertvergesellschaftung wird mit der objektiven Grundlage des Konsumismus zugleich seine subjektive Begründung krisenhaft, wodurch er als integrierende Plombe zerfällt und jene Widersprüche verschärft freisetzt, die die Sehnsucht nach identitätsstiftenden Differenzen als Verdrängte wiederkehren lässt. Die Krise der Wertvergesellschaftung wird so zur Krise des wertförmigen Subjekts und seinem agierenden Verhältnis zu den Objekten. Indem sich das bürgerliche Subjekt unbewusst in und durch diese Objektivität an sich selbst als an seine einzige Gewissheit klammert, droht das konflikthafte Verhältnis zu den Objekten zu einer unauflösbaren Antinomie im Sinne eines Entweder-Oder zu werden, dessen Lösung nur in einem wahnhaften Vereinheitlichungsstreben als defensivem Restitutionsversuch bestehen kann. Dadurch treten die Widersprüche als unmittelbar verbundene, aber nur umso schärfer hervor und werden umso weniger integrierbar. Als Ausweg bleibt nur die Regression zum Manichäismus, als Gewalttätigkeit gegen die projizierte Heterogenität. Die der Unmittelbarkeit innewohnenden Widersprüche erscheinen dadurch, als ihr äußerliche Fremdkörper, die ausgesondert werden können. Als verschwörungsideologische Feinderklärung tendiert die bürgerliche Gesellschaft dazu, an scheinbar übermächtigen Subjekten der Geschichte präventiv deren eigene Pläne zu vollstrecken. Der wahnhaften Allmacht dieser Subjekte entspricht dabei ihre Ohnmacht als Objektivierte. Dies ist die Logik der projektiven Identifizierung. Die eigene Ohnmacht wird am anderen produziert und durch stellvertretende Vernichtung aktiv abgewehrt. Das Virulentwerden der Wahnvorstellung von widerspruchsfreier Homogenität indiziert das Ausmaß der Krise der unbewussten Vergesellschaftung als Krise der Logik des Verdrängungsprozesses als verdrängendem Prozess. Das Schwinden der prozessierenden Kompromissbildungen ist als Durchbruch des Unbewussten zugleich dessen Abwesenheit. In dieser Krise des Verdrängungsprozesses liegt aber zugleich auch die Möglichkeit des Bewusstseins dieser Krise. Die Krise der Pseudonatur des Wertverhältnisses besteht darin, dass dessen Selbstverständlichkeit immer unverständlicher wird und das Verhältnis von Bedürfnis und Zwang immer unvereinbarer. Das Wertverhältnis als fetischhafte Kompromisslösung wird in einem Maße dysfunktional, welche die Bewusstwerdung seiner Logik als Voraussetzung ihrer Aufhebung notwendig erzwingt, soll die allgemeine Destruktion als Selbstdestruktion verhindert werden. Die Krise der Wertvergesellschaftung als einer unbewusst produzierten und dadurch zugleich unbewusst produzierenden Vergesellschaftung eröffnet daher zugleich auch die Perspektive einer Aufhebung dieses Prozesses in eine bewusste Vergesellschaftung, durch die sich ihrer Gesellschaftlichkeit nunmehr bewusst werdenden Individuen. Den sich bewusst vergesellschaftenden Individuen müsste ihre eigene Gesellschaftlichkeit nicht mehr länger zum unbewussten Zwang erstarren, dessen Prozessieren sie nur passiv erleiden oder aktiv agieren können. Die bewusste Vergesellschaftung der Individuen als ihr bewusstes Verhältnis zu ihrer Gesellschaftlichkeit und damit auch zu ihrer Individualität wäre die Aufhebung der Subjekt-Objekt-Dichotomie als zwanghafte Subjekt-Objekt-Dialektik. Das gesellschaftliche Verhältnis beginne dadurch für die Individuen das zu werden, was eine fetischistische Vergesellschaftungsform nie sein kann: offen. Das Ende der fetischistischen Vorgeschichte wäre damit zugleich das Geschichtlichwerden der Menschen als bewusstes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte. Denn wenn für die bürgerliche Gesellschaft der Ausspruch Max Frischs gilt, die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur, gelte für die postmonetäre Vergesellschaftung das, was die Titelheldin der TV-Serie Xena Warrior Princess sagt: The times change people, and people change the times. Musik Dies waren 2 Stunden Sachzwang FM. 2 Stunden harter Tobak, intellektuell. Einmal mehr ein Beitrag zur Psychoanalyse im Zusammenhang mit Gesellschaftskritik. Wir hörten ein Referat von Robert Bösch von 1999 mit dem Titel Zwischen Allmacht und Ohnmacht zur Psychopathologie des bürgerlichen, das heißt männlichen Subjekts. Zum ersten Mal in Sachzwang FM eine kritische Dechiffrierung der Lehren von Sigmund Freud. Es wird auch nicht die letzte in dieser Sendereihe gewesen sein. Dr. Indoktrinator als automatische Lesemaschine war hier schon fast überfordert. Und hofft trotzdem, dass es gefallen hat und verabschiedet sich für heute. Sachzwang FM, Vorlesungen zur bürgerlichen Gesellschaft, verabschiedet sich wie gesagt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Thank you.